Dir wird es bei uns gefallen, mein Lieber, sagte er und stieß mit seinem Helm gegen den meinen, als wolle er mich auf beide Wangen küssen. Bei uns ist es schön. Wir wollen keinen Krieg, wir sind gutherzig, friedfertig. Du wirst es selber sehen, geliebter Freund. Bei den letzten Worten trat er so jäh und derb gegen mein Schienbein, dass ich der Länge lang aufs Kreuz fiel. Sofort saß er mir mit beiden Knien auf dem Bauch. Ich sah sämtliche Sterne, in des Wortes wahrster Bedeutung, alle Sterne des schwarzen Mondhimmels. Mein Freund hielt mit der linken meinen Kopf zu Boden. Mit der rechten riss er sich die Metallgurte herunter, die sich von selbst zu hufeisenförmigen Bügeln formten. Ich gab keinen Laut von mir. Ich war ziemlich ratlos. Denn während er mit mächtigen, gemessenen Faustschlägen diese Bügel in den Boden trieb und damit meine Glieder an den Grund heftete, sprach er weiter. »Es wird dir gut gehen, lieber Freund. Wir sind schlichte, gute Menschen. Wir sind voller Sanftmut. Ich bin dir gut und auch du wirst mir gut sein, lieber Freund.« Er stand auf, klopfte mir schnell und sachkundig Hüften und Schenkel ab, betastete meine Taschen und entnahm ihnen meine ganze Habe, den flachen Werkzeugkasten und den Geigerzähler. Er schnallte mir den Feldspaten ab, tastete mich noch einmal, diesmal kräftiger ab, vor allem unter den Achseln, versuchte die Finger in meine Stiefelschäfte zu stecken und hörte während dieser Leibesvisitation keinen Augenblick lang auf zu reden. Er hatte einen flachen Tornister vom Rücken genommen und aufgeklappt. Spitz zulaufende Instrumente blitzten auf. Er nahm eines, wog es in der Hand, legte es zurück und ergriff ein anderes, eine Art mächtiger Hebelschere, wie Soldaten sie beim Angriff zum Durchschneiden von Drahtverhauen verwenden. Er kehrte sie gegen mich. Die Schneiden blitzten in der Sonne. Rittlings setzte er sich auf meinen Bauch, sprach, »Gott verleihe dir Gesundheit«, und stieß mir weit ausholend sein Werkzeug in die Brust. Es tat nicht einmal sehr weh. Mein Sendling hatte äußerst wirksame Dämpfer gegen Verdrießlichkeiten. Ich zweifelte nicht mehr daran, dass mein lunarer Herzenskumpan mich ausnehmen würde wie ein Fisch. Ich hätte ihm die Leiche zur Sezierung überlassen und an Bord zurückkehren sollen, war aber von dem Kontrast zwischen seinem Reden und seinem Tun so fasziniert, dass ich wie betäubt liegen blieb. »Warum sagst du nichts?« fragte er, während seine Schere mit einem scharfen, trockenen Knirschen in die oberste Schicht meines Raumanzugs schnitt. Das Werkzeug war von erster Güte, von unwahrscheinlich hartem Stahl. »Soll ich was sagen?« fragte ich. »Na los!« »Hyäne!« »Was?« »Schakal!« »Den Feind willst du beleidigen? Das ist nicht schön!« »Du bist mein Feind. Du bist falsch. Du bist absichtlich ohne Waffen gekommen, um mich zu täuschen. Ich wollte dir wohl, aber mein Feind muss durchsucht werden. Das gehört zu meiner Pflicht, und das ist mein Recht. Ich bin angegriffen worden. Ohne Kriegserklärung hast du unseren heiligen Boden betreten. Du bist selber schuld. Selber schlimmer als ein Hund, beschimpfst du mich als Schakal und Hyäne, aber nicht mehr lange.« »Mit dem Leben blase ich dir auch gleich das Gedächtnis aus.« Die letzten Spangen meiner Brustrüstung gaben nach. Er bog sie nach außen, sah mir ins Innere und erstarrte. »Hübsche kleine Geräte«, sagte er und stand auf. »Lauter Kinkerlitzchen. Ich bin ungebildet, aber unsere Gelehrten werden schon dahinter kommen. Warte du nur hier. Du brauchst es nicht mehr eilig zu haben. Dich haben wir fest, mein Freund.« Der Boden bebte. Ich wandte, so gut es ging, den Kopf und erblickte andere, gleich ihm. Sie marschierten in Karrees und warfen die Beine im Stechschritt, wie bei einer Parade. Der Boden dröhnte unter diesen Tritten und Staubwolken wirbelten auf. Mein Schinder schickte sich offenbar an, Meldung zu erstatten, denn er stand stramm in Grundstellung. »Tichy, melde dich, wo steckst du?« hallte es mir in den Ohren. »Hier ist Vivitch. Hier ist die Zentrale. Hörst du mich?« »Ich höre.« Die anderen mussten Fetzen dieses kurzen Wortwechsels mitbekommen haben, denn sie fielen in Laufschritt. »Weißt du, in welchem Sektor du bist?« fragte Vivitch. Ich weiß es. Ich habe mich soeben davon überzeugt. Ich bin gefangen, angeschnitten wie eine Wurst. Von wem? Wer? Hörte ich Vivitch ansetzen. Aber mein Henker übertönte alle weiteren Worte. Alarm! Schrie er. Alarm! Schnappt ihn! Beeilt euch! Tichy! Brüllte Vivitch wie aus weiter Ferne. Nichts anbrennen lassen! Ich verstand ihn. Es konnte nicht in unserem Interesse sein, wenn den Robotern modernste irdische Technologie in die Hände fiel. Zwar konnte ich die Finger nicht bewegen, aber es gab ja ein anderes Mittel. Ich biss mit aller Kraft die Zähne zusammen, hörte ein Knacken, als würde ein Schalter betätigt, und fiel in ägyptische Finsternis. Statt des Sandes spürte ich im Rücken die weiche Polsterung eines Sessels. Ich war zurück an Bord. Mir war schwindelig. Ich fand nicht gleich den richtigen Knopf, bis er mir wie von selber unter die Finger kam. Ich zerschlug die schützende Plastikhaube, hieb mit der Faust auf die rote Taste und drückte sie bis zum Anschlag nieder. Der Sendling sollte ihn nicht heil in die Hände fallen. Ein Pfund Ekrasit riss ihn in Fetzen. Es tat mir leid um diesen Lem, aber mir blieb nichts anderes übrig. So endete mein zweiter Gang. Unsichtbar. In den letzten Lem hatte die Zentrale besondere Hoffnung gesetzt, denn er war ein Wunderwerk der Technik und gewährte maximale Sicherheit. Es war ein Sendling in Pulverform. Statt eines stählernen Athleten ruhte im Container ein großer Haufen mikroskopisch kleiner Körnchen, deren jedes es an intellektueller Dichte mit einem Supercomputer aufnehmen konnte. Unter dem Einfluss bestimmter Impulse begannen sich diese winzigen Dinger zu verketten, um einen Lem zu bilden. Hier bedeutete diese Abkürzung Lunar Evasive Molecules. Ich konnte als stark zerstreute Molekülwolke landen und mich je nach Bedarf in einen Roboter von Menschengestalt oder ein anderes der 49 programmierten Geschöpfe verwandeln. Selbst wenn 85% dieser Körnchen zugrunde gingen, reichten die übrigen zur Fortsetzung des Erkundungsganges aus. Die Theorie dieses als Dispersanten bezeichneten Sendlings ist so kompliziert, dass sie für keinen einzelnen Kopf zu fassen ist und gehöre dieser selbst einem gemeinsamen Kinde Einsteins, des Prestidigitateurs von Neumann, des Wissenschaftsrates des Massachusetts Institute of Technology plus Rabindranath Tagore. Auch ich hatte also davon nicht die blasseste Ahnung. Ich wusste nur, dass ich in 30 Milliarden Teilchen versetzt wurde, die an Vielseitigkeit jede lebende Zelle weit übertrafen, und dass vielfach gedoubelte Programme diese Teilchen zwangen, sich zu den vielfältigsten Aggregaten zusammenzufügen, die sich wiederum per Knopfdruck in ein Teilchengestöber zurückverwandeln ließen. Im Zustand der Dispersion war all das unsichtbar für Auge, Radar und sämtliche Strahlungsarten, mit Ausnahme von Gammastrahlen. Sollte ich also in eine Falle geraten, konnte ich mich auflösen, einen taktischen Rückzug antreten und mich in gewünschter Gestalt wieder sammeln. Was man empfindet, wenn man eine Wolke von reichlich 2000 Kubikmeter Rauminhalt ist, kann ich nicht wiedergeben. Um das zu verstehen, muss man eine solche Wolke gewesen sein. Der Verlust des Gesichtssinns, genauer gesagt der optischen Sensoren, ließ sich jederzeit wettmachen. Das Gleiche galt für Arme, Beine, Fühler, Geräte. Ich musste nur aufpassen, dass ich mich im Reichtum der Möglichkeiten nicht verirrte. Dann nämlich konnte ich die Schuld an meinem Scheitern nur mir selber zuschreiben. Die Gelehrten hatten sich damit aller Verantwortung für die Störanfälligkeit des Sendlings entledigt und sie auf mich abgeschoben. Ich kann nicht behaupten, dass mich das in ein absolutes Hochgefühl versetzt hätte. Bei hochstehender Sonne landete ich am Äquator, auf der abgewandten Seite des Mondes, mitten im japanischen Sektor. Ich hatte die Gestalt eines Zentauren angenommen, das heißt eines Geschöpfs, das 4 untere Extremitäten und 2 Arme am Oberteil des Rumpfes besaß. Dazu ein Tarnsystem, das mich als hochintelligentes Gas umhüllte. Den Namen eines Zentauren verdankte die Gestalt, mangels besserer Kennzeichnung, der entfernten Ähnlichkeit mit jenem Wesen, das aus der Mythologie bekannt ist. Obgleich ich mich auf dem Übungsplatz der Lunar Agency auch mit diesem Sendling in Pulverform vertraut gemacht hatte, prüfte ich ihn im Laderaum auf seine Funktionstüchtigkeit. Es war unglaublich anzusehen, wie dieser große Haufen glimmernden Pulvers nach Einschaltung des entsprechenden Programms in rieselnde Bewegung geriet, sich mischte, zusammenschloss und zur geordneten Gestalt formte, und wie diese nach Abschalten des elektromagnetischen Feldes oder was immer sie zusammenhielt, in einem Augenblick zerfiel wie ein Kuchen aus Sand unter einem Fußtritt. Eigentlich sollte es mir Mut machen, dass ich jederzeit zerfallen und wiedererstehen konnte, aber die Wandlungen waren eher unangenehm, jedes Mal verbunden mit starkem Schwindel und heftigem Beben. Dieser Zustand hielt an, bis ich eine neue Gestalt angenommen hatte. Und abzuhelfen wäre ihm, wie es hieß, nur durch eine thermonukleare Explosion in unmittelbarer Nähe gewesen. Ich hatte mich auch nach der Wahrscheinlichkeit erkundigt, dass ich mich infolge eines Defekts endgültig auflöste, bekam aber keine unmissverständliche Auskunft. Natürlich machte ich den Versuch, zwei Programme auf einmal einzuschalten. Nach dem einen sollte ich mich in einen Moloch von Menschengestalt verwandeln, nach dem anderen in eine 3 Meter lange, plattköpfige Raupe mit gewaltigen Greifscheren. Der Versuch schlug fehl. Der Selektor der Verkörperungen arbeitete nach dem Entweder-Oder-Prinzip. Diesmal stand ich auf dem Mond, ohne die Mikroben im Rücken und als Reserve zu haben. Ich war ja gewissermaßen selber eine Masse mikroskopisch kleiner Zyklopen. Die Techniker nennen sie in ihrem Jargon auch Mikrozicken. Ich zog einen unsichtbaren Schwanz von Relaisstationen hinter mir her, eine Schleppe von Nebel, der nur sichtbar wurde, wenn er sich verdichtete. Auch mit der Fortbewegung hatte ich keine Probleme. Wissbegierig, wie ich bin, hatte ich gefragt, was denn sein würde, falls es auf dem Mond inzwischen ebenfalls solche wandlungsfähigen Automaten gäbe. Eine Antwort bekam ich nicht. Obgleich man auf dem Übungsgelände solche Exemplare zu zweien oder sogar zu dreien aufeinander losgelassen hatte, damit sie sich vermischten, wie aus verschiedenen Himmelsrichtungen aufziehende Wolken. Zu 90% bewahrten sie ihre Identität. Eine 90-prozentige Identität ist ebenfalls nicht leicht zu erklären. Man muss sowas einfach erlebt haben. Der Erkundungsgang, den ich hier schildere, ließ sich an wie geschmiert. Ich marschierte drauf los, ohne mich nach allen Seiten umsehen zu müssen. Denn ich hatte sie alle auf einmal im Auge, wenngleich seitlich und hinten in einer bestimmten Verkürzung. Wie eine Biene mit ihren halbkugelförmigen Augen, die mit tausenden Omatidia überall gleichzeitig hingucken können. Da aber keiner meiner Leser jemals eine Biene gewesen ist, dürfte auch dieser Vergleich nicht dazu angetan sein, meine Empfindung wiederzugeben. Es war das Geheimnis der einzelnen Staaten, wie sie ihre computergesteuerten Waffenbrütereien programmiert hatten. Die Japaner aber waren dafür bekannt, dass sie hinterm Berg hielten und es faustdick hinter den Ohren hatten. Von daher war ich auf greuliche Überraschung gefasst. Professor Hagakawa, der unserem Team in der Zentrale angehörte, wusste bestimmt auch nicht, wohin sich die Urlarven der japanischen Waffen entwickelt hatten, gab mir anständigerweise aber die Warnung mit auf den Weg, vorsichtig zu sein und nicht auf Schein und Trug hereinzufallen. Da ich nicht wusste, wie Schein und Trug von Tatsachen zu unterscheiden waren, trabte ich gemächlich über das eintönige, flache Gelände. Erst fern am Horizont erhob sich der niedrige Wall eines Kraters. Vivitch, Hagakawa und der ganze Rest äußerten größte Zufriedenheit, weil das über die trojanischen Satelliten auf die Erde übertragene Fernsehbild ausgezeichnet war. Rasiermesserscharf, wie sie sagten. Nach einer Stunde fielen mir zwischen den regellos im Sand steckenden Steinen plötzlich niedrige Stängel auf, die sich in meine Richtung neigten. Sie sahen aus wie die Stiele verwelkten Kartoffelkrauts. Ich fragte an, ob ich das Zeug mal untersuchen sollte, aber niemand wollte mir die Entscheidung abnehmen, und als ich auf stur schaltete, waren die einen der Ansicht, ich solle unbedingt Hand anlegen, während die anderen meinten, ich solle die Finger davon lassen. Also beugte ich meinen Zentaurenrumpf über ein größeres Büschel dieses Krauts und suchte einen der krummen Stängel abzureißen. Das gelang auch. Ich hatte ihn in der Hand und wollte ihn in Augenschein nehmen, wobei weiter nichts passierte, als dass er sich zu winden begann wie eine Schlange und sich fest um mein Handgelenk legte. Nach etlichen anderweitigen Versuchen bekam ich heraus, dass er auf Streicheleinheiten ansprach. Auf ein zärtliches Fingerkraulen hin löste er den Griff. Eigentlich war es blöd, das Wort an welke Stiele von Kartoffelkraut zu richten. Auch wusste ich, dass dies mit Kartoffeln nichts zu tun hatte. Aber komisch war es doch. Und ich probierte es. Ich rechnete nicht damit, eine Antwort zu bekommen. Ich bekam auch keine. Warf den Krautstiel, der sich wie ein Wurm ringelte, beiseite und trabte weiter. Die Gegend erinnerte an ein vernachlässigtes Gemüseanbaugebiet und machte dadurch einen recht idyllischen Eindruck. Dennoch war ich jeden Augenblick auf einen Angriff gefasst und provozierte dieses Pseudogemüse sogar, indem ich es mit Hufen trat. So nämlich sah meine Fußbekleidung aus. Wäre mir daran gelegen gewesen, hätte ich sie auch gespalten tragen können. Bald darauf kam ich an lange Beete anderer toter Pflanzen. Vor einem jeden stand ein großes Schild mit der Aufschrift »Stop«, »Halt«, »Stoi« und den Entsprechungen in 20 anderen Sprachen, einschließlich des Malaiischen und des Hebräischen. Ich störte mich nicht daran und trabte munter hinein in diese seltsame Botanik. Ein Stück weiter schwärmten dicht über dem Boden winzige, blassblaue Fliegen, die sich, meiner ansichtig werdend, zu Buchstaben formierten. Danger, Opas Nost, Gefahr, Attention. You are entering Japanese Pintelu. Ich nahm sofort Kontakt zur Zentrale auf, aber da nicht einmal Hagakawa wusste, was Pintelu war, geriet ich in eine erste kleine Verlegenheit, weil die über dem Sand vibrierenden Buchstaben sich, als ich in sie hineinlief, an mich hefteten und wie Ameisen über meinen Körper krochen. Da sie mir jedoch nichts taten, fegte ich sie, so gut ich konnte, mit dem Schweif herunter, der damit erstmals seine Nützlichkeit bewies, und galoppierte weiter, immer bemüht, mich auf dem Rhein zwischen zwei Äckern zu halten. Schließlich gelangte ich an den Außenhang eines großen Kraters. Das krautbewachsene Land verengte sich zu einer Kluft, die sich wiederum in eine Senke erweiterte, so tief, dass ich den Grund nicht sah, weil sie voll war von der rußschwarzen Finsternis des Mondes. In der sich vertiefenden Senke wurde es duster. Ich schaltete meine Scheinwerfer oder vielmehr die sogenannten Aufheller ein, die meine Augen umrahmten. In nunmehr viel langsamerem Vorwärtsgang gelangte ich an ein von einem Wall aus Eisenschrott umgebenes Höhlenloch. Seine lichte Höhe war zu gering für meinen Wuchs. Ich wollte mir die Mühe ersparen, mich ständig bücken zu müssen, und verwandelte mich in einen Dackelzentauren. Das klingt zwar reichlich blödsinnig, entspricht aber nicht übel der Wahrheit, denn meine Beine schrumpften in der Länge und mein Bauch schleifte fast über den steinigen Boden, als ich vorwärts kroch. Immer tiefer hinein in das Innere des Mondes, einen noch von keines Menschenfuß betretenen Untergrund. Eines Menschenfüße waren die meinen übrigens eigentlich auch nicht. Immer öfter kam ich ins Straucheln. Die Beine rutschten auf dem glatten Kies weg. Eingedenk dessen, wozu ich jetzt in der Lage war, verwandelte ich sie in kissenförmige Pfoten, die sich an den Grund schmiegten, wie die Sohlen eines Löwen oder Tigers. Ich fühlte mich in dem neuen Körper immer mehr zu Hause, hatte aber keine Zeit, es zu genießen. Ich leuchtete mich die unregelmäßig behauenen Wände der ebenen Höhle entlang, bis ich auf ein Gitter stieß, das auf der ganzen Breite den Durchgang versperrte. Ich fand, dass diese japanischen Waffen gegen Eindringlinge von ausgesuchter Höflichkeit waren, denn über dem Gitter stand in großer Leuchtschrift »No entering«, »Do not trespass this barrier«, »Kein Durchgang«, »Prachoda niet«, »Ne passez penché en dehors«, »Pericoloso«, »Gefährlich«. Hinter dem Gitter phosphoreszierte ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen und der Aufschrift »Death is very permanent«. Ich ließ mich davon nicht aufhalten, löste mich auf, drang durch das Gitter und verkörperte mich wieder auf der anderen Seite. Die natürlichen Wände des Felskorridors gingen in einen ovalen, mit heller Keramik ausgekleideten Tunnel über. Als ich mit dem Finger gegen die Fliesen klopfte, schoss an der Stelle meiner Berührung ein kleiner Trieb hervor, der sich zu einem Schild auswuchs. Mene Tekel Uparsin. So viele Warnungen deuteten darauf hin, dass man hier keinen Spaß verstand. Aber ich war nicht so tief herabgestiegen, um wieder umzukehren. Auf meinen Leisetretern schritt ich weiter, hinter mir den schmiegsamen Schweif, der jederzeit bereit war, mir zu Hilfe zu kommen. Daraus, dass ich von der Zentrale nicht mehr zu sehen war, machte ich mir gar nichts. Auch die Kopfhörer sagten nichts mehr. Nur manchmal war ein leises, aber seltsam schrilles, furchtsames Geheul zu hören. Ich gelangte an eine Stelle, wo der Tunnel sich verbreiterte und gabelte. Über dem linken Abzweig leuchtete in Neonschrift der Satz »This is our last warning«. Über dem rechten stand nichts. Ich betrat also den linken und sah bald etwas vor mir aufschimmern. Es war eine Mauer, die jeden weiteren Durchgang versperrte. Darin eine gewaltige Panzertür mit einer Reihe von Schlüssellöchern. Ein Tor wie zu einer Schatzkammer. Das reine »Sesam, öffne dich«. Ich ließ meine rechte Hand in eine Teilchenwolke zerfallen und in eins der Schlüssellöcher sickern. Drinnen war es finster wie in einem Astloch um Mitternacht. Ich wand mich vergebens nach allen Seiten und kehrte um, probierte auf diese Weise alle Öffnungen durch, bis die oberste mir Durchlass gewährte. Daraufhin verwandelte ich mich ganz in Nebel oder Schwebestoff und bezwang auch dieses Hindernis, darauf vertrauend, dass nicht einmal die Japaner oder vielmehr ihre Produkte damit rechneten, ein Unberufener könnte durch ein Schlüsselloch einschweben. Das Dunkel erhellten jetzt nicht mehr nur die Einfassungen meiner sämtlichen Augen, ich hatte mich weiterer Tüchtigkeiten dieses Lem erinnert und leuchtete am ganzen Körper, wie ein riesiger Johanniskäfer. Der Glanz blendete mich erst einmal, aber bald war ich an ihn gewöhnt. Der Tunnel verlief pfeilgerade, immer tiefer, bis an eine ganz gewöhnliche, aus einer Art Strohhalme geflochtene Matte. Ich schob sie beiseite und betrat einen weitläufigen Raum, der von mehreren reinen Deckenleuchten Licht erhielt. Der erste Eindruck war der eines kompletten Chaos. Direkt in der Mitte lag in Trümmern, die wie Porzellan oder Keramik glänzten, wie von einer Bombe zerrissen ein Supercomputer. Losgerissene Bündel von Kabeln wanden sich um die geborstenen Einzelteile, die von einem gläsernen Schmelz und den glänzenden Schuppen der Halbleiterschaltkreise überzogen waren. Hier war schon vor mir einer dagewesen und hatte den Japanern mitten in ihrem Rüstungskomplex gewaltig ans Ausgewischt. Am sonderbarsten war, dass dieser gigantische, mehrere Etagen umfassende Computer von einer Kraft gesprengt worden war, die direkt aus seinem Innern, wahrscheinlich von unten her, gewirkt hatte. Denn alle seine solide gepanzerten Wände waren in zentrifugaler Richtung nach außen umgefallen. Manche waren größer als Bücherschränke und sahen auch fast so aus, als besäßen sie lange Regale, vollgestopft mit rissig gewordenen, dicht gewickelten Spulensätzen und Myriaden glitzernder kleiner Verteilerplatten. Eine gewaltige Faust schien von unten gegen diesen Koloss geschlagen und ihn in Stücke gesprengt zu haben. Im Zentrum der Zerstörung musste davon noch etwas zu sehen sein. Deshalb arbeitete ich mich den Trümmerberg hinauf. Alles lag tot, wie das Innere einer geplünderten Pyramide, einer von unbekannten Räubern gefledderten Grabstätte. Ich gelangte auf die Höhe des Haufens und sah in den unregelmäßigen Trichter hinein, den die Computerreste bildeten. Dort unten lag jemand, wie in einen Schlaf versunken, den er sich redlich verdient hatte. Zuerst hielt ich ihn für den Roboter, der mich auf meinem zweiten Erkundungsgang so herzlich begrüßt, seinen Bruder genannt und wie eine Dose Räuchersprotten aufgeschlitzt hatte. Es war eine ganz menschenähnliche Gestalt, nur dass die Dimensionen übermenschlich waren. Sie zu wecken blieb mir immer noch Zeit, Zunächst war es vernünftiger, herauszufinden, was hier vorgegangen war. Das japanische Rüstungszentrum hatte sich einen solchen Eindringling sicher nicht gewünscht und ihn auch nicht von sich aus losgelassen, um Harakiri zu begehen. Eine solche Möglichkeit war es unwahrscheinlich zu verwerfen. Die Grenzen der einzelnen Sektoren waren vortrefflich bewacht. Also konnte die Invasion unter ihnen durch den Fels geführt worden sein, durch tiefliegende Maulwurfsgänge, durch die die unbekannten Täter bis ins Herz der Rechenarsenale vorgedrungen waren, um sie zu Schrott zu verwandeln. Um sich dessen zu vergewissern, hätte man den automatischen Burschen befragen müssen, der dort unten nach redlicher Pflichterfüllung den Schlaf der Gerechten schlief. Ich scheute noch davor zurück, durchlief in Gedanken alle Gestalten, die ich annehmen konnte, um die zu finden, die mir ein Maximum an Sicherheit bot. Immerhin konnte ihm ja sauer aufstoßen, dass ich ihn weckte. Als Wolke konnte ich nicht sprechen, aber ich besaß die Fähigkeit, nur teilweise zur Wolke zu werden und innerhalb der Nebelhülle den Sprechapparat zu behalten. Das schien mir letztlich am vernünftigsten, und ich handelte danach. Da ich es für überflüssig hielt, den Koloss durch eine besonders raffinierte Methode zu wecken, ließ ich ein solides Computerbruchstück von der Höhe rollen. Es knallte ihm gegen die Rübe, dass der ganze Trümmerberg erbebte und immer größere Brocken ins Rutschen kamen. Er fuhr sofort hoch, sprang auf die Füße, stand stramm und schnarrte. Aufgabe überplanmäßig erfüllt, Feindstellung erobert. Zum Ruhme des Vaterlands. Melde mich bereit zur Ausführung weiterer Befehle. Rühren, sagte ich. Dieses Kommando hatte er gewiss nicht erwartet. Aber er nahm eine lockere Haltung ein und die Hacken auseinander. Erst dann nahm er mich wahr und in seinem Innern machte es hörbar Klack. Sei gegrüßt, sagte er. Sei gegrüßt. Gott gebe dir Gesundheit. Warum bist du so verschwommen, mein lieber Freund? Nur gut, dass du endlich da bist. Komm her zu mir. Wir wollen plaudern und ein Liedchen singen. Wir wollen uns gegenseitig mit Ratschlägen dienen. Du wirst dich bei uns wohlfühlen. Wir sind still und friedfertig. Wir wollen keinen Krieg. Der Krieg ist uns zuwider. Aus welchem Sektor kommst du eigentlich? Fragte er plötzlich in ganz anderem Ton, als habe ihn ein unverhoffter Argwohn befallen. Die Spuren seiner Friedfertigkeit waren ja präsent genug. Das war wohl auch der Grund, dass er sich auf ein tauglicheres Programm schaltete. Er streckte mir seine gewaltige eiserne Rechte entgegen. Jeder Finger war eine Schusswaffe.